ohne Zustimmung der Beteiligten ist vom Völkerrecht her nur in ganz extremen Fällen gedeckt. Und ich bitte auch immer zu bedenken, das spielt in der Diskussion auch eine Rolle, dass das ja nicht der einzige Nationalitätenkonflikt in unserem Kontinent ist. Also Druck verstärken, aber militärisches Eingreifen gegen den Willen der Beteiligten. Und wir Deutschen sollten uns mit solchen Vorschlägen besonders zurückhalten, weil wir ja immer im selben Atemzug erklären, wie unter gar keinen Umständen. Einmütigkeit beim Hilfepaket für die ehemaligen Sowjetrepubliken. Erstens, so Präsident Willy Brandt, müssen jede möglichen Kontakte zu Reformkräften geknüpft werden. Zweitens waren und sind wir uns einig, dass es nicht ein europäisches und internationales Interesse sein kann, alles aufbrechen zu lassen, was dort bisher unter einem Dach war. Drittens sind wir uns einig, dass wir beitragen wollen zum Aufbau demokratischer, rechtsstaatlicher Strukturen. Viertens befürworten wir schnelle und langfristig angelegte Wirtschaftsreformen durch Technologie und Know-how-Transfer. Fünftens sind wir auch auf der Seite derer, die Soforthilfe organisieren möchten, damit man in Russland und anderswo über den Winter kommt und damit durch insbesondere Nahrungsmittelhilfe soziale Spannungen abgemildert werden können.